Segen, den Gott uns geschenkt hat, verloren gehen. Das ist der Anfang vom Anfang vom Ende, Ende, Ende. Das ist der Anfang vom Ende.